Zum 16. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni brachte die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft jüngst auf ihrer Internet-Homepage einen Beitrag, in dem die unvergänglichen Verdienste des Genossen Kim Jong-il um die Wiedervereinigung des Vaterlandes hochgeschätzt wurden.